Ja, okay. Ja, yeah. Ich nehm das Blatt und schreib meine Liebe auf. Wenn du dieses Lied hörst, glaube mir, dass ich dich brauch. Du bist mein Ein und Alles, mein Schatz, ich liebe dich. Wenn dich jemand anfasst, weiß er, dass er Hiebe kriegt. Ich lieb dich mehr als mein eigenes Leben. Und egal, was du verbockst, mit mir kannst du drüber reden. Ich werde dich nicht anschreien oder dich schlagen. Dafür liebe ich dich so sehr, du kannst mir wirklich alles sagen. Ich halte zu dir, ja in guten wie in schlechten Zeiten. Dich nicht mehr zu lieben ist, wie Löcher in die Luft zu beißen. Ich kann es nicht, du bist alles, was mir wichtig ist. Erst seitdem ich dich kenne, weiß ich auch, was Liebe ist. Ich hab einmal zu Gott gebetet und er schickt mir diese Frau auf den Weg mit. Keine andere Frau ist mir mehr wert als du. Du bist das, was ich schon so lange such. Ich hab einmal zu Gott gebetet und er schickt mir diese Frau auf den Weg mit. Keine andere Frau ist mir mehr wert als du. Du bist das, was ich schon so lange such. Es ist so schön, mein Leben hat einen neuen Sinn. Wenn du Kummer hast, sollst du wissen, dass ich da bin. Ich fang dich auf und nehme dich an deine Hand. Für mich gibt's keine andere, nicht hier, sondern in keinem Land. Wenn du zu mir sprichst, denk ich, dass die Engel singen. Mit dem Gedanken an dich wird mir alles gelingen. Du gibst mir Kraft, wegen dir halt ich am Leben fest. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass ich dich verletz. Doch wenn ich Fehler mach, schweige nicht, sag es mir. Denn was noch viel schlimmer wäre, wär, wenn ich dich verliere. Mein Schatz, ich würde sterben für dich, ich scheiß auf alles andere. Außer dir ist nichts wichtig, früher war es anders. Ich hab niemandem vertraut und auf einmal war sie da, diese perfekte Frau. Ich sag es nicht nur so, ich mein es mit dir ernst. Ich fühl mich mit dir verbunden, dir allein gehört mein Herz. Den Schmerz, den du fühlst, fühle ich mit dir. Ich glaub niemandem gab Gott so viel Glück mit mir. Erst seitdem ich dich kenn, weiß ich auch, was Liebe ist. Und ich mein es ernst, wenn ich sag, Mona, ich liebe dich. Ich hab einmal zu Gott gebetet und er schickt mir diese Frau auf den Weg mit. Keine andere Frau ist mir mehr wert als du. Du bist das, was ich schon so lange such. Ich hab einmal zu Gott gebetet und er schickt mir diese Frau auf den Weg mit. Keine andere Frau ist mir mehr wert als du. Du bist das, was ich schon so lange such. Ich hab einmal zu Gott gebetet und er schickt mir diese Frau auf den Weg mit. Keine andere Frau ist mir mehr wert als du. Du bist das, was ich schon so lange such. Ich hab einmal zu Gott gebetet und er schickt mir diese Frau auf den Weg mit. Keine andere Frau ist mir mehr wert als du. Du bist das, was ich schon so lange such.